Wir hören das Wort Gottes aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 37 bis 42. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte: Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es nun, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt? Und du bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und du kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Wir sind ja in einer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und da haben wir einen besonderen Fokus auf das, was es heißt, ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein, beziehungsweise was es heißt, heute, hier und jetzt wirklich als Christ zu leben. Und wir hatten schon gesehen, dass Jesus Christus 3 Jahre ganz intensiv die Jünger gelehrt hat, die Apostel, um sie vorzubereiten auf die Aufgabe. Und letzten Sonntag hatten wir den Text gehabt, als er gesagt hat zu den Jüngern: Liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde, und ich glaube, da kommt es auch schon so richtig zum Ausdruck, dass Jesus Christus wirklich auch etwas, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, etwas von dir und von mir ja auch erwartet. Ich hatte diese Woche eine Geschichte gelesen, eine wahre Geschichte von einer Frau, die mich sehr bewegt hat im Zusammenhang mit dieser Stelle. Und da wurde berichtet, dass sie erlebt hat als junge Frau, dass Offiziere in ihr Dorf gekommen sind, geplündert haben, auch in ihr Elternhaus gekommen sind und dann ihre Eltern getötet haben. Und dann hat der Offizier, der leitende Offizier, hat die ganzen Schwestern genommen von ihr und hat sie verteilt auf die Offiziere. Sie selber ist mit dem leitenden Offizier, beziehungsweise musste mit ihm gehen. Und irgendwann konnte sie dann fliehen. Und einige Jahre später, sie hatte dann gelernt, als Krankenschwester zu arbeiten. Und eines Tages hat sie gedient in einem Lazarett und hatte dort dann im Dunkel der Nacht erkannt, dass ein Patient, der neu gekommen war, wirklich ganz nah am Sterben war. Dem ging es extrem schlecht. Und dann im Dunkel der Nacht, so mit ein bisschen Licht, hat sie diesen leidenden Offizier wiedererkannt. Und gewisse Zeit später ist dieser Offizier dann wieder gesund gewesen und der Arzt ist dann mit dieser jungen Frau, mit dieser Krankenschwester vor diesem Patienten, dem Offizier, gestanden und hat zu ihm gesagt: Ich möchte, dass Sie wissen, wenn diese Frau Sie nicht so außerordentlich intensiv gepflegt hätte, dann wären sie jetzt tot. Jetzt keine Chance gegeben, für sie zu überleben. Und der Offizier, der wieder genesen war, hat die Frau angeschaut und hat gesagt: Wir haben uns schon mal gesehen. Und die Frau hat gesagt: Jawohl, wir haben uns schon mal gesehen. Und er hat ihr in die Augen geschaut und hat gesagt: Warum hast du mich nicht getötet? Warum hast du mich nicht sterben lassen? Und die Frau hat gesagt: Ich bin ein Nachfolger von demjenigen, der gesagt hat: Liebt eure Feinde. Das war die Antwort. Das war der Grund gewesen, warum sie so diesen sterbenden Offizier gepflegt hat. Und Jesus Christus kommt hinein mit seinem Wort in dein und mein Leben und er rüttelt und schüttelt einiges auf, weil bei Jesus Christus die Dinge wirklich anders sind. Und wir haben heute Morgen eine Stelle, das ist wahrscheinlich so mit die Stelle, die in der Bibel mit am meisten missverstanden bzw. missbraucht wird. Und zwar ist es die Stelle hier im Vers 37, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Eine Stelle, die so häufig missverstanden oder missbraucht wird. Viele benutzen diesen Satz aus dem Zusammenhang gerissen, um quasi einen Freibrief zu haben, um alles machen zu können, was sie wollen. Sie sagen, du kannst mich ja jetzt nicht beurteilen, du kannst nichts Negatives sagen, weil wenn du richtest, dann wirst du selber gerichtet werden. Und wir wollen uns kurz zwei Stellen aus dem ersten Korintherbrief anschauen. Dort wird sehr deutlich klar gemacht, dass wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, dass du natürlich selbstverständlich in der Lage sein musst, Dinge zu beurteilen. Ich lese mal aus dem Kapitel 6, die Verse 2 bis 3. Da heißt es, wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, also diejenigen, die Nachfolger von Jesus Christus sind, die Christen, einmal die Welt richten werden. Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Da müssen wir doch auch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden. Keine Frage, wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, dann musst du als ein Nachfolger von Jesus Christus in der Lage sein, Dinge zu beurteilen, zu bewerten. Wir sehen das auch ganz deutlich dann im gleichen Brief, 1. Korintherbrief, Kapitel 5, ab Vers 9. Da heißt es, in meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Das heißt also, klar, wenn du mit Nichtchristen zu tun hast, natürlich machen die Dinge, die Gott nicht gefallen, das ist ja klar. Und natürlich sollen wir ihnen Liebe zeigen, mit ihnen Kontakt haben. Aber bei einem Nachfolger von Jesus Christus soll es anders sein. Da heißt es, darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich, habt mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Und natürlich, jetzt mal kurz innehalten, natürlich ist es so, dass jeder in diesem Raum immer mal wieder unmoralisch ist im Sinne von Gedanken oder dass jeder in diesem Raum mal vielleicht gewisse Götzen anbetet, irgendetwas hat, was ihm enorm wichtig ist und was manchmal in Konkurrenz zu Jesus Christus steht. Aber der Punkt ist der, ob man immer wieder zu Jesus Christus zurückkommt, zu seiner Gnade, zu seiner Vergebung. Aber was Paulus hier an dieser Stelle ganz deutlich macht, ist, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden, heißt nicht, dass ich gar nichts mehr beurteile. Das wäre absolut ein biblisches Missverständnis. Du und ich sind natürlich von Jesus Christus aufgerufen, die Bibel zu kennen, damit wir überhaupt Dinge beurteilen können, um zu wissen, was gut ist. Und wir wissen sehr genau von der Bibel, wenn du und ich bewusst die Sünde wählen, dann ist es etwas, wo wir selber darunter leiden werden. Sünde führt immer, so sagt die Bibel, letzten Endes zu Zerstörung. Und wenn wir in der Gnade Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes nicht perfekt, aber immer mehr so leben, wie Gott es uns wirklich sagt und aufträgt, dann werden wir diese Fülle des Lebens erleben, diese Freiheit, diese Freude bei Jesus Christus. Und die Frage ist nun natürlich, was meint aber dann Jesus mit richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden? Da schauen wir uns jetzt zwei Hauptpunkte an. Erstens, der Balken in deinem Auge. Vers 41 und 42, der Balken in deinem und das heißt natürlich auch in meinem Auge. Und zweitens, ziehe demütig und liebevoll den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder auch deiner Schwester, die Verse 37 und 42. Wenn ihr schon mal unterwegs wart in USA, habt ihr vielleicht einen Mietwagen gehabt und ich weiß nicht, ob ihr mal geschaut habt, in einem Außenspiegel in USA steht immer ein bestimmter Satz. Da steht, Objects in mirror are closer than they appear. Zu Deutsch, Objekte, die ich im Spiegel sehe, die sind in Wirklichkeit viel näher, als es erscheint. Und die sind gesetzlich verpflichtet, die amerikanischen Autohersteller oder auch andere, die dort Autos verkaufen, sind gesetzlich verpflichtet, es hinzuschreiben, einfach um auszudrücken, wenn du in deinen Außenspiegel reinschaust, dann siehst du die Dinge nicht ganz akkurat. Du siehst zwar, dass da irgendwelche Objekte sind, aber du hast immer so einen gewissen Knick in der Optik. Du kannst nicht wirklich tatsächlich richtig erkennen, A, zum einen, wie groß die tatsächlich sind und vor allen Dingen nicht, wie schnell die kommen und dann in besonderer Weise, wie nah diese anderen Autos bereits sind. Oder um ein anderes Bild zu benutzen, wenn du einen Eisberg hast. Du siehst von oben oft so ein kleines bisschen vom Eisberg, aber bei den meisten Eisbergen im Wasser verbirgt sich viel mehr dahinter, wenn du in die Tiefe gehst ins Wasser. Und so ist es genau mit dem, was Jesus Christus dir und mir heute Morgen hier sagt. Die Balken in deinem und meinem Auge sind viel größer als du und ich denken. Oder wir hier bei der Gospel Church sagen ja auch immer wieder, du und ich haben viel mehr Sünde, als wir eigentlich denken oder erkennen oder wahrhaben wollen. Aber die Gnade Gottes in Jesus Christus ist viel, viel größer als die Gesamtheit aller deiner und meiner Sünden. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, wie das oft schwierig ist, den Balken zu erkennen, möchte ich euch erzählen von einem Bekannten von mir, der hatte gesprochen irgendwo und dann hat er einen Brief erhalten. Ein Kollege von mir, ein Pastor, einen Brief erhalten, wo er so richtig ja gerupft worden ist, wie so ein Hühnchen. Also dieser Autor dieses Briefes hat ihn dermaßen fertig gemacht für das, was er gesagt hatte und hat unter anderem dann auch gesagt, was fällt dir ein, immer wieder bei anderen die Splitter zu versuchen, aus den Augen zu ziehen, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Und der Bekannte, der musste irgendwann irgendwann mal ein bisschen schmunzeln, kam ins Nachdenken und hat gesagt, der Autor des Briefes, der hat leider so gehässig geschrieben, so das Gegenteil von der Liebe und Gnade Gottes, dass er sich im Grunde genommen selber entlarvt hat mit dem, was er geschrieben hat. Er hat dem vorgeworfen, du ziehst bei den anderen die Splitter aus dem Auge, den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. Dabei war dieser Autor des Briefes absolut blind gewesen für die Gehässigkeit und die nicht liebevoll sein in der Art und Weise, wie er den Brief geschrieben hat. Und ich glaube, das passiert dir und mir und anderen Menschen auch immer wieder. Es ist so leicht, nicht richtig zu erkennen, nicht wahrhaben zu wollen, entweder dass überhaupt ein Balken da ist in deinem oder meinem Auge oder dass du und ich denken, es ist allenfalls ein Splitter, es ist im Grunde genommen halb so wild. Und eine Sache, die mir in der Zusammenarbeit mit vielen Menschen aufgefallen ist, ist, dass wenn Menschen sehr lautstark schreien und oft dann leider auch mit sehr viel Ärger, teilweise mit Hass und wirklich nicht mit Liebe, dann ist es etwas, wo man merkt, sie haben selber ein Problem damit. Ich gebe euch zwei Beispiele. Das eine ist, manchmal erlebe ich, dass sich jemand so richtig echauffiert und aufregt, dass dann wird gesagt, der oder die ist so bossy. Er oder sie möchte einfach der Boss sein. Alles entscheiden, alles bestimmen, alles machen. Und wenn das jemand so richtig immer wieder hochkocht und du hörst es immer wieder, dann ist es nicht selten so, dass die Person genau deswegen ein Problem damit hat, weil die Person selber der Boss sein möchte und selber bestimmen möchte. Deswegen achte mal sehr darauf, auf deinen eigenen Mund, aber auch auf das, was andere Menschen sagen. Ich habe es als Pastor, kann ich euch bezeugen, leider auch immer wieder erlebt, dass Menschen, die teilweise sehr unliebevoll über beispielsweise sexuelle Sünden von anderen geschimpft und gelästert haben, wirklich runtergeredet haben, dass das oft Personen, ich habe es leider mehr bei Männern erlebt, wirklich Männer gewesen sind, die gerade in diesem Lebensbereich nicht besonders heilig gelebt haben. Es ist interessant, dass gerade wenn jemand den Mund so kräftig aufmacht und ruft und schreit, das sind oft Leute, die gerade auch in diesem Bereich selber ein Problem damit haben, teilweise weil es ein Götze für sie geworden ist, extrem wichtig geworden. Und so denke ich, ist es gut, wenn wir diese Worte von Jesus Christus im Vers 41 und 42 sehr ernst nehmen, aber auch Jesus Christus bitten, dass er dir und mir wirklich die Demut dazu schenkt. Ich lese nochmals diese beiden Verse. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Ich möchte dir einfach Mut machen, ich möchte selber so praktizieren, immer wieder zu beten, zu sagen, Herr Jesus Christus, zeig mir das, lass mich meine Sünde erkennen, das, was dir noch nicht gefällt, wo ich noch nicht so ähnlich bin dir, Herr Jesus, wie ich es eigentlich sein möchte. Und dann lass dich von der Gnade Gottes, von seiner Liebe, von seinem Evangelium verändern. Und der zweite Hauptpunkt ist dann, ziehe demütig und liebevoll den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Wenn Jesus in Vers 37 sagt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden, dann geht es ihm zuallererst um dein und mein Herz. Er möchte nicht, dass du und ich im Herzen jemand anderes verurteilen und herrsch und lieblos oder gar ärgerlich mit dieser Person umgehen. Ich denke, es ist immer gut zu überlegen, wie geht denn Jesus Christus eigentlich mit dir, mit mir um? Wie geht Jesus Christus mit Sündern um? Mit Sündern, die wirklich dicke, fette Balken in ihrem Auge haben. Und da möchte ich euch eine Stelle lesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 7. Die ist ein bisschen länger, aber ich lese sie ganz bewusst ganz, weil es eine großartige Stelle ist. Und diese Stelle bringt es wirklich auf den Punkt. Deswegen hört bitte zu und wenn ihr wollt, könnt ihr auch heute Nachmittag nochmals in Ruhe das lesen. Das ist Lukas Kapitel 7, Abvers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Es war eine Prostituierte und jeder wusste es. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wie geht Jesus mit anderen um, die dicke Balken in ihrem Auge haben? Ich denke, das ist ein tolles Beispiel hier, das zu sehen bei dieser Frau, wie Jesus mit ihr umgeht. Und dann, das ist so, mir jetzt dieser Punkt ist zentral, man könnte einige sehr gute Sachen zum Text sagen, aber was mir jetzt hier zentral ist, ist dieser Punkt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen, viel Liebe gezeigt, oder wo es heißt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Überleg dir einfach mal, wo du und ich in der Gefahr stehen, über andere ja, mit einem bösen Herzen zu urteilen, jemanden zu verurteilen. Und dann denke daran, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, wie Jesus mit dir umgeht, mit dir umgegangen ist. Und ja, natürlich sollen wir, die Bibel sagt es immer wieder, ermahnen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr in das Leben vom anderen hineinsprechen. Das wäre ein Missverständnis. Das zentrale Symbol im christlichen Glauben ist das Kreuz. Und am Kreuz wird es ganz deutlich, Jesus Christus musste am Kreuz sterben, weil Sünde so schlimm ist. Sünde so schlimme Konsequenzen hat. Deswegen, natürlich sollen du und ich in das Leben von dem anderen hineinsprechen, den Splitter aus dem Auge ziehen, aber mit unheimlich viel Liebe und Demut. Im Wissen darüber, dass ich selber ein vergebener Sünder bin. Und jeder von uns hier hat ganz dicke, fette Balken in unseren Augen. Und auf die Art und Weise gehe ich sehr liebevoll und demütig, aber auch mutig auf den anderen zu und ziehe die Splitter aus dem Auge. Und gleichzeitig weiß ich ganz genau am Kreuz Jesu Christi. Jesus Christus ist nicht nur da gestorben aus Liebe, er ist auch auferstanden, weil er derjenige ist, der neues Leben schenkt, der verändertes Leben schenkt. Da möchte ich dir Mut machen, denk immer wieder an das Kreuz, denk an das Evangelium, denk an Jesus Christus, wie er mit dir und mit mir umgeht. Und dieses Wort von Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, ist einfach eine starke Warnung von Jesus, dass du und ich nicht selbstgerecht urteilen, verurteilen, sondern dass wir demütig und liebevoll die Splitter ganz vorsichtig rausziehen und vor allen Dingen, dass du und ich beten, Jesus, zeige mir meine dicken, fetten Balken und verändere mich, dass ich Jesus Christus ähnlicher werde. Vater, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus uns so sehr liebt, dass er uns nicht einfach so lässt, wie wir sind. Du kennst uns, Vater, mit allen unseren Stärken und Schwächen, mit unseren dicken, fetten Balken und auch den kleinen Splittern. Und danke, Herr Jesus, dass du gerade deshalb gekommen bist. Du bist gekommen für Sünder, weil du uns liebst, weil du vergibst. Du hast am Kreuz und in deiner Auferstehung das alles Entscheidende getan. Und so möchte ich dich bitten, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes als diejenigen unterwegs sind und leben, denen viel vergeben worden ist. Und die deshalb, weil ihnen viel vergeben worden ist, wirklich auch andere zutiefst lieben können. Nicht verurteilen, sondern beurteilen und dann liebevoll und demütig in ihr Leben hineinsprechen. Hilf uns dabei in der Kraft des Heiligen Geistes, Herr Jesus. Wir haben keine Chance, das in der eigenen Kraft zu schaffen, aber mit dir, Herr Jesus Christus, kann und wird es gelingen. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns schenkst, auch hier als Nachfolger von Jesus, dass wir dann über die Zeit hinweg das sehen und erleben, wie du uns veränderst, wie wir wirklich dir, Jesus Christus, du bist der große Held, du bist der Retter, wie wir dir ähnlicher werden. Amen.